ARD. Jetzt brummt irgendwas in meinem Ohr. Das ist echt spannend hier mit der Verbindung, ne? Hanna, kannst du näher an dein Mikro dran? Ich habe eigentlich Ist super. Das jetzt besser so? Ja, viel besser. Ah, okay. Jetzt hören wir dich. Dann ist das wohl nicht über meine Kopfhörer, sondern über das Handy. Dann halte ich das mir an den Mund. Passt. Ja, jetzt ist richtig gut. Also, Hanna ist da. Sophie ist da. Wie geht's euch? Boah, Hanna, ich glaube, du musst anfangen. Also mir geht's ganz gut eigentlich. Ich sitze gerade frierend in einer Wohnung, wo ein Schnittplatz ist, wo ich gerade meine Reportage schneide und ich friere mir wirklich einen Arsch ab. Es gibt in Syrien irgendwie keine Heizungen, nur sehr wenigen Wohnungen. Ermüdet auch von den letzten Tagen, aber irgendwie auch sehr erfüllt von den ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte. Sophie, kurz bei dir. Also kalt ist es bei mir zum Glück nicht. Aber ich versuche irgendwie den Überblick zu behalten über all die Nachrichten, die hier gerade passieren. Syrien hat uns natürlich irgendwie auch ziemlich überrascht und dann war ich letzte Woche auf den Golanhöhen und jetzt schwebt irgendwie was in der Luft, dass es vielleicht doch eine Waffenruhe im Gazastreifen geben könnte. Und dann steht Weihnachten vor der Tür und ich bin auch über Weihnachten und Silvester hier, worauf ich mich freue, aber auch irgendwie hoffe, dass ich vielleicht irgendwie mal durchschnaufen kann und mir nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich klappen wird. Wir sprechen heute hier über Syrien, über den Sturz des Diktators Bashar al-Assad und über die Stimmung da. Hanna, du bist gerade in Damaskus in Syrien und wirst uns ein bisschen mitnehmen in das, was du da in den letzten Tagen erlebt hast. Und wir sprechen darüber, was die Situation in Syrien jetzt mit Israel zu tun hat, das ja an Syrien angrenzt. Israel hat in den letzten Tagen nämlich immer wieder Ziele in Syrien angegriffen. Und um zu verstehen, was da gerade passiert, haben wir dich hier am Start, Sophie, die du das von Tel Aviv aus alles beobachtest, und Hanna in Damaskus. Und ich fühle mich mit euch tatsächlich gut vorbereitet, um alle Fragen zu klären heute. Sollen wir loslegen? Gerne. Auf jeden Fall. Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über die Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist heute Donnerstag, der 19. Dezember, 11.09 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Sophie von der Tann, unserer Korrespondentin in Tel Aviv, und mit Hanna Resch. Die ist auch schon viel unterwegs gewesen für das ARD-Studio in Tel Aviv und ist jetzt gerade als freie Journalistin in Syrien. Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück. Uns hat Lisa an die News-WG geschrieben: Habt ihr eine Möglichkeit, mit Auslandskorrespondenten zu sprechen, welche die interne Lage schildern können? Sie meint da Syrien. Lisa, an dich gute Nachricht. Wir haben Hanna da als freie Journalistin. Hanna, du bist jetzt ein paar Tage da, oder? Wann genau bist du hingekommen? Ja, genau. Ich bin jetzt über eine Woche hier. Ich bin am Mittwoch, am 11. Dezember, bin ich über den Libanon nach Syrien eingereist, nach Damaskus. Ja, da habe ich noch ein paar Fragen zu, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich einfach, als du die Nachrichten gesehen hast, in ein Flugzeug gesetzt und bist hingeflogen? Ja, genau so ist es gelaufen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich hing natürlich schon die Tage davor auch schon immer auf X und habe irgendwie diese Nachrichtenlage verfolgt und ich dachte irgendwie schon, bevor dann der tatsächliche Sturz passiert ist, man muss dahin. Das ist, da wird gerade Geschichte geschrieben. Das ist Wahnsinn, dass man das quasi über X verfolgen kann, wie Geschichte geschrieben wird. Ich will dahin und habe dann irgendwann noch einen Flug ergattert und habe das dann einfach versucht, weil lange war auch unklar, ob man überhaupt reinkommt, ob die Grenzen offen sind. Zum Beispiel die Grenze zur Türkei war lange dann zu. Aber über den Libanon habe ich dann einen Weg gefunden und habe versucht, so schnell wie möglich hinzukommen. Und das hat dann geklappt. Was hast du da auf X gesehen gehabt, dass du da so sensibilisiert warst für das, was passieren würde oder könnte? Naja, ich habe, also weil ich auch in der Geflüchtetenkrise damals halt irgendwie auch mitgeholfen hatte und sehr viele syrische Freunde auch habe in Deutschland. Und das heißt, ich habe über die natürlich das sehr schnell auch mitbekommen, dass die gesagt haben, Hanna, da passiert irgendwas, das ist nicht normal. Das haben wir seit Jahren nicht gesehen. Was passiert da gerade? Oh mein Gott, du musst da drauf aufpassen. Und ich habe dann natürlich versucht, irgendwie mir die Infos zu holen, und das funktioniert halt über X wahnsinnig gut, weil einfach man wirklich wie im Live-Ticker verfolgen kann, okay, jetzt wird Homs irgendwie eingenommen, jetzt wird Aleppo eingenommen, die Rebellengruppen rücken immer weiter vor, das gibt's doch nicht, das Assad-Regime wehrt sich nicht so richtig, keiner greift ein, und man konnte wirklich quasi weiter verfolgen, wie diese Rebellengruppen immer weiter vorgestoßen sind und ja, am Ende dann halt Damaskus genommen haben, und das war einfach nur irre. Hanna, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du über den Libanon dann eingereist. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was hast du da erlebt? Nimm uns mal mit rein in diesen Moment, als du nach Syrien reinkommst, als du über die Grenze fährst. Wie ist das abgelaufen? Ich bin nach Beirut geflogen und von dort aus dann habe ich ein Taxi mir einfach gebucht. Der hat mich dann an die Grenze gefahren. Dort kann man dann ganz normal an der libanesischen Grenze quasi sich einen Ausreisestempel holen. Und dann wurde es aber richtig spannend, weil man wusste nicht, das war ja 4 Tage, nachdem quasi das Assad-Regime gestürzt wurde, man wusste nicht, was auf der anderen Seite der Grenze wartet. Weil eigentlich ist da ja dann auch ein Grenzposten mit Menschen, die dann Pass kontrollieren, die dann einen Einreisestempel geben. Aber es gibt ja niemanden mehr in Syrien, der das machen kann oder konnte zu dem Zeitpunkt. Es gab ja niemanden mehr. Das Regime ist gefallen. Das heißt, die Frage war, wer ist da? Werde ich dann reingelassen? Kommt man da einfach durch? Und wir sind dann da entlang gefahren und man hat dann schon Leute gesehen, die gefeiert haben, auch viele bewaffnete Leute, die dann Freudenschüsse in die Luft abgegeben haben, die irgendwie Assad-Bilder verbrannt haben oder runtergerissen haben von den Gebäuden, die da halt eben für den Grenzposten stehen. Und die einen dann einfach durchgewunken haben, die einen wahnsinnig freudig angelächelt haben, begrüßt haben und gesagt haben, willkommen im neuen Syrien. Konnte man dann quasi einfach durchfahren, ja. Konnte man die letzten Jahre da so einfach einreisen? Nee, überhaupt nicht. Also für Journalisten war es eigentlich unmöglich. Man brauchte immer irgendwie eine Genehmigung von der Regierung. Die war wahnsinnig schwer einzuholen. Es haben ein paar quasi Touristen in den letzten Jahren es geschafft, einzureisen. Das war aber auch sehr umstritten, weil es waren oft Influencer, die dann halt quasi positive Berichterstattungen über Syrien gemacht haben. Deswegen hat das Regime diese Menschen auch reingelassen. Aber eine freie journalistische Berichterstattung gab es seit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Und die Einreise war unheimlich schwierig und man brauchte eben eine Genehmigung. Hanna, ich würde gerne, bevor wir jetzt weitersprechen, nochmal alle abholen, die sich denken, okay, vielleicht habe ich das ein oder andere verpasst in Sachen Syrien. Erzähl bitte nochmal kurz ein paar Tage, du hast es jetzt gerade schon angedeutet gehabt, aber ein paar Tage, bevor du nach Syrien gereist bist, am 8. Dezember, da ist in Syrien auf einmal was passiert, was alles verändert hat. Was genau war das? Also im Endeffekt wurde da Geschichte geschrieben, weil am frühen Morgen, immer am 8. Dezember, haben die Oppositionsgruppen verkündet, dass Syrien frei ist. Die hatten über die Tage davor schon quasi fast komplett Syrien eingenommen, sind mit einer rasenden Geschwindigkeit eben davor gestoßen und haben dann eben am 8. Dezember Damaskus erreicht, und die Gruppen, also die syrische Armee, hat im Endeffekt einfach aufgegeben. Die haben ihre Waffen weggeworfen und sind gegangen, und plötzlich von einem auf den anderen Tag war Syrien frei. Und der Diktator Bashar al-Assad ist nach Moskau geflohen. Und ja, nach 53 Jahren Assad-Regime, das heißt von Bashar al-Assad und auch seinem Vater schon von Hafez al-Assad, plötzlich war dieses Regime einfach weg. Und das muss man einordnen, weil 2011 ist es losgegangen mit Demonstrationen auf der Straße, friedlichen Protesten von Syrern, die auf die Straßen gegangen sind und gegen dieses Regime eben aufgestanden sind und versucht haben, das loszubekommen auf friedliche Art und Weise. Und das wurde brutal und blutigst niedergeschlagen. Russland hat eingegriffen, der Iran hat eingegriffen, Proxys wie die Hezbollah haben eingegriffen. Und wir wissen es ja alle, wie viele Geflüchtete aus Syrien dann gekommen sind, wie viele Menschen gestorben sind. Und für Syrer ist es einfach unvorstellbar gewesen, dass das jetzt noch ein Ende findet und dass das Assad-Regime tatsächlich jetzt weg ist, ist unvorstellbar. Und es hatte halt mit der geopolitischen Lage was zu tun. Russland ist in der Ukraine irgendwie beschäftigt, der Iran und Hezbollah ist mit Israel beschäftigt. Und dann waren einfach diese Oppositionsgruppen wahnsinnig gut organisiert. Also wie gesagt, also ich selbst konnte es nicht fassen und ich glaube, für die Syrer selbst war es noch unfassbarer. Und es ist ja so, die viele jüngere Menschen, aber auch ältere, also viele kennen wirklich nur dieses Leben unter der Assad-Diktatur. Wie sahen diese Diktatur aus? Ja, Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ich glaube, dass tatsächlich auch mir jetzt erst klar geworden ist, wie die ausgesehen haben muss, wo man sieht, wie befreit die Menschen sind. Also mich beeindruckt es so sehr, seitdem ich hier angekommen bin, die Leute wirklich, aus denen sprudelt die Freude raus, weil sie plötzlich Sachen sagen können und einfach offen sprechen können und also einfach frei sind. Also es klingt so blöd, aber es ist so schwer zu beschreiben, weil ich glaube, alles wurde bestimmt durch das Assad-Regime und deren Unterdrückung. Leute wurden eingesperrt dafür, dass sie Kritik geübt haben am Regime, dafür, dass sie vielleicht was geliked haben auf Social Media, dafür, dass sie Dollar angenommen haben, das war verboten zum Beispiel. Es gab hunderttausende Gründe, warum man eingesperrt werden konnte. Man wurde von der Straße quasi weggekidnappt, es gab keine Gerichtsverfahren, man ist in Gefängnissen gelandet, deren Bedingungen können wir uns gar nicht vorstellen. Und es beginnt auch jetzt gerade erst quasi dieser Prozess zu verstehen, wie schlimm es war. Also wir wussten schon über die letzten 10 Jahre, dass es sehr, sehr, sehr, sehr schlimm ist, dass da unheimlich viel Folter passiert, Exekutionen, unmenschlichste Dinge da vorgefallen sind. Aber jetzt erst beginnen wir zu verstehen, wie schlimm und wie viele Menschen getötet wurden, wie viele Leute weggesperrt wurden. Aber dieses Regime der Angst, das dadurch ausgelöst wurde, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht durchlebt hat. Du hast es gerade schon angedeutet, diese Stimmung auf der Straße. Wie genau würdest du die beschreiben? Du sagst, die Leute freuen sich, aber was erlebst du da? Was siehst du da? Es ist irre, ich habe sowas noch nie erlebt. Die Menschen sind so befreit und so glücklich. Und das gilt wirklich für jeden hier. Die haben ein breites Grinsen im Gesicht, die lächeln dich an, sie winken dir zu. Leute haben die neue Fahne, die jetzt quasi für Syrien steht, für diese Befreiung, wird überall gehisst. Kleine Kinder haben die in der Hand und wedeln damit rum, also wirklich den ganzen Tag über, nicht nur kurz. Es gibt Feiern, also nachts im Hotel kann ich teilweise nicht schlafen, weil bis um 3 Uhr nachts Autos durch die Gegend fahren, die irgendwie Musik abspielen, die jetzt noch ganz auf die Schnelle noch produziert wurde, wo Assad eben auch beschimpft wird, wo sich gefreut wird, dass er eben weg ist, wo diese Freiheit gefeiert wird. Also es bricht aus allen Menschen diese Unterdrückung, die sie erlebt haben über Jahrzehnte teilweise, bricht jetzt in dieser Freiheit heraus. Und das in einer Freude und in einer Erleichterung, die man echt schwer in Worte fassen kann. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, die plötzlich angefangen haben, irgendwie so Dollar, Dollar zu schreien. Und ich so, warum schreit der denn jetzt Dollar? Und dann ist er zu mir hergekommen und hat gesagt, Hanna, ich durfte das jahrelang nicht aussprechen, dieses Wort. Plötzlich kann ich Dollar sagen. Plötzlich kann ich vom Geheimdienst sprechen. Ich darf das Wort Geheimdienst aussprechen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich sofort von ihm abgeholt werde. Ich habe mit 2 Mädchen gesprochen, die sagen, sie haben wieder Hoffnung auf eine Zukunft hier. Sie können sich jetzt vorstellen, hier zu studieren und sich ein Leben aufzubauen. Sie können einfach zusammen zum Eis essen gehen und einfach ganz normal darüber sprechen, was sie denken, was sie fühlen. Und das alles war davor nicht möglich. Und das bricht aus den Leuten raus und es ist unfassbar berührend. Also obwohl natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das muss man auch dazu sagen. Aber erstmal, das ist die Grundstimmung und dann wird es kompliziert, wenn man ein bisschen tiefer in die Gefühlslage der Leute einsteigt. Weil manche haben natürlich schon auch Angst vor dem, was kommt. Aber erstmal ist es vor allem Freude darüber, dass das alles geendet hat, dieses Regime. Man hat relativ schnell überall diese Bilder auch gesehen von Menschen, die aus den Gefängnissen befreit werden und von den Angehörigen, die da nach ihren Verwandten suchen. Du warst, glaube ich, auch in so einem Gefängnis, oder? Wo warst denn du da? Ich war in Sednaya, das ist das größte Gefängnis in Syrien und es ist auch bekannt als das menschliche Schlachthaus. Das liegt ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Damaskus. Wir sind da hingefahren vor ein paar Tagen und das ist wirklich, wenn man da reingeht, dann versteht man, woher diese Angst kommt, die die Menschen hier in ihren Herzen getragen haben, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Es ist wirklich wahnsinnig beklemmt, es ist ein riesiger Komplex und das Schlimme ist, jetzt, als ich dort war, waren auch mit mir Tausende von Menschen dort. Manche schlafen sogar vor diesem Gefängnis, weil die noch nach ihren Angehörigen suchen. Also man muss sich vorstellen, dass in jeder Familie eigentlich fast jemand verhaftet wurde über die letzten Jahrzehnte oder vor allem in den letzten 11, 12, 13 Jahren. Und diese Menschen sind teilweise einfach verschwunden. Das heißt, die Angehörigen wussten noch nicht mal, ob sie irgendwo inhaftiert waren oder ob sie getötet wurden. Manchmal wussten sie, in welchem Gefängnis die Angehörigen sind, aber wussten auch da nicht, wie es ihnen geht. Manche durften besucht werden, aber dann auch nur ein, zwei Mal. Also diese Menschen viele dieser Menschen haben keine Ahnung, wo ihre Angehörigen sind, ob sie noch leben, ob sie überhaupt in Sednaya jetzt zum Beispiel in diesem Gefängnis waren. Und die fahren dann auf gut Glück dorthin und durchsuchen diese Tausende und Zehntausende von Dokumenten, die jetzt da gerade rumfliegen, um irgendwie einen Beweis zu finden, vielleicht den Namen ihrer Liebsten zu finden, der auf einem Zettel steht, um zu wissen, ah, okay, zumindest war mein Sohn oder mein Enkel oder mein Vater war zumindest hier in diesem Gefängnis. Das hilft ihnen dann auch erstmal noch nicht viel weiter, aber zumindest wissen sie dann schon ein bisschen mehr über das Schicksal ihrer Angehörigen. Und es ist wirklich herzzerreißend, da auch Mütter zu sehen, die durch diese Dokumente suchen und natürlich nichts finden. Also die Wahrscheinlichkeit, in dieser Masse an Dokumenten jetzt genau diesen einen Namen zu finden, ist natürlich unfassbar gering. Vor allem, da wurden zwischen 10.000 und 20.000 Menschen auf einmal gehalten. Und wenn man dann tiefer in die Kerker reingeht, dann stockt einem echt der Atem, weil was da passiert ist, das ist wirklich nicht auszumalen. Es wurden Leute erhängt, es wurden Leute gefoltert mit Elektroschocks, sexuelle Gewalt, also Vergewaltigungen. Menschen wurden geschlagen, nicht behandelt, das heißt, Leute sind auch an ihren Wunden dann gestorben, es sind Leute verhungert. Also es ist unvorstellbar, was in diesen Gefängnissen vor sich gegangen ist, und Sednaya ist nur eines von sehr, sehr vielen im ganzen Land. Nimm uns vielleicht mal kurz nochmal mit in diesen Tag, als du zu diesem Gefängnis fährst. Wie sieht das aus? Wo kommst du da hin? Also man fährt eigentlich an unheimlich schönen Gebäuden vorbei. Man fährt da vorbei an unheimlich schönen Ortschaften, auch Hotels und Partystätten. Und dann kommt man eben an diesen Komplex. Und das ist einfach ein riesiges Gebäude, das ist so Y-förmig. Das ist so groß, dass man quasi das Ende eigentlich gar nicht sehen kann, wenn man davor steht. Und wenn man da reingeht, dann ist es erstens wahnsinnig dunkel. Es riecht wahnsinnig nach Moder, es ist sehr nass, sehr kalt. Und ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, alleine dann da weiter reinzugehen, weil ich war mir sicher, dass ich mich verlaufen werde, und es gibt keinen Handyempfang dort. Das heißt, ich dachte, wenn ich dann da einmal drin bin und nicht mehr rauskomme, dann finde ich da auch nicht mehr raus. Das heißt, diese Beklemmung, die man hat, wenn man das betritt, auch wenn man weiß, was da drin ja Menschen passiert ist, dann stockt einem echt irgendwie der Atem. Und vor allem, wenn man dann halt die ganzen Angehörigen da sieht, die davor kampieren, die mit einem da durch dieses System an Gefängniszellen durchlaufen und irgendwie versuchen, irgendeinen Hinweis nach einem Angehörigen zu finden. Es ist wirklich unvorstellbar, was da passiert sein muss die letzten Jahre. Hast du da mit jemandem gesprochen von den Angehörigen? Ja, ich habe mit mehreren Angehörigen gesprochen. Also ich habe unter anderem mit Hind gesprochen. Hind ist eine Mutter von zwei Söhnen, die verhaftet wurden. Den einen hat sie 8 Jahre lang nicht mehr gesehen, den anderen 7. Der eine ist tatsächlich freigekommen, und das muss man ja auch sagen. Es sind einige Tausende Gefangene am 8. Dezember freigelassen worden von den Rebellen. Also die Gefängnisse wurden quasi, die Gefängnistüren wurden geöffnet und die Leute sind da rausgeströmt. Und da gibt es auch herzzerreißende Videos und Bilder, wie Angehörige ihre Liebsten dann wieder in die Arme schließen konnten. Und sie hatte eben einen Sohn, der freigekommen ist, aber der andere, von dem weiß sie immer noch nicht, was mit ihm passiert ist. Und man merkt einfach, wie zerrissen die sind, ne? Also was das auch für eine heftige Zeit ist, gerade in Syrien, wo so viel Hoffnung da ist und so viel Freiheit, und das aber so nah an diesem Leid und an diesem Schock und an diesem Trauma auch dran liegt, dass da halt irgendwie natürlich auch tief verwurzelt noch drinsteckt. Jemand hat über die News-WG uns gefragt, wer ist denn jetzt an der Macht? Wird's mit ihm endlich besser für die syrische Bevölkerung? Hanna, wer hat denn jetzt übernommen und wie geht's weiter? Also die de facto Machthaber sind jetzt gerade Hayat Tahrir al-Sham. Das ist eine Gruppierung geführt von Mohammed Abu al-Jawlani, der sich mittlerweile Ahmed al-Sharaa nennt. HTS heißen die kurz, oder? Genau, HTS ist die Abkürzung. Die haben quasi diese Rebellengruppe angeführt und jetzt damit halt auch so diese Macht irgendwie gesichert. Und es gibt gemischte Meinungen dazu, wie das jetzt weitergeht mit denen. Also Jawlani hat auch ein Interview der CNN gegeben, relativ am Anfang, wo er sich halt als geläutert darstellt, weil man muss sagen, HTS ist verbandelt gewesen mit der Al-Qaida und wird auch als Terrorgruppe immer noch in den USA zum Beispiel geführt. Und in diesem Interview gibt er sich als sehr geläutert und sagt quasi, ich bin kein Extremist, ich möchte, dass wir in Syrien alle gemeinsam leben können, auch dass Minderheiten quasi geschützt sind. Und es sind auch Wahlen angekündigt für nächstes Jahr. Also niemand, glaube ich, kann in die Glaskugel gerade schauen. Niemand weiß, wie es weitergeht. Viele haben Hoffnung, dass er einfach zu seinen Worten steht und dass das tatsächlich jetzt einen guten Übergang geben wird zu einer neuen Regierung potenziell, wo natürlich HTS eine Rolle spielen wird, aber vielleicht nicht die alleinige. Andere Leute haben aber auch Angst. Also ich habe auch mit einigen Drusen zum Beispiel gesprochen, einer religiösen Minderheit, oder auch mit Christen, die eben neben dieser Freude, die ich beschrieben habe, halt schon auch sehr viel Angst haben. Die halt sagen, wenn jetzt hier eine islamistische Regierung an die Macht kommt und wir wissen nicht, wie extrem die sind, also in der Vergangenheit, wie gesagt, waren die mit Al-Qaida verbandelt, dann was heißt das dann für uns? Heißt das, wir können unsere Religion nicht mehr frei ausüben? Heißt das, wir müssen gehen? All diese Fragen stehen gerade im Raum. HTS gibt sich sehr offen und sagt, sie wollen ein gemeinsames Syrien aufbauen. Und am Ende werden wir es einfach beobachten müssen. Aber es gibt auf jeden Fall schon Gespräche auch mit deutschen Diplomaten, die nach Damaskus gereist sind, und auch mit anderen Ländern, die versuchen jetzt eben da zu helfen, eine Übergangsregierung aufzubauen. Das heißt, die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass es besser wird auf jeden Fall. Hanna, vielen Dank dir für deine Zeit und deine Eindrücke aus Damaskus. Du hast noch kein Rückflugticket, oder? Noch nicht, nein. Was hast du noch vor heute jetzt? Wir schneiden heute noch unsere Reportage über Zednaya tatsächlich fertig und hoffen, dass das Internet gut genug ist, dass wir es hochladen können. Vielen Dank dir. Ciao und liebe Grüße Danke nach Damaskus. Euch. Mach's gut. Tschüss. Sophie, bist du noch da? Ich bin da und habe sehr interessiert gelauscht. Du bist gleich dran, sozusagen. Noch eine Sekunde. Ich würde nämlich gerne kurz zusammenfassen, bevor wir weitermachen und über Israel sprechen. Was wir jetzt gehört haben, der syrische Diktator Bashar al-Assad wurde am 8. Dezember gestürzt, nach 24 Jahren. Und die Menschen da, das hat Hanna gerade geschildert, sind sehr erleichtert. Und gleichzeitig gibt es Vermisste aus den letzten Jahren, tausende Tote und auch Unklarheit darüber, wie es weitergeht. Als neuer Anführer tritt jetzt der Chef der HTS-Miliz auf eine Gruppe, die ganz entscheidend war beim Sturz von Assad. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist noch nicht klar, wie es in Syrien weitergeht. Und jetzt schauen wir mit dir, Sophie, nach Israel, weil die haben auf das Ganze, was in Syrien passiert ist, nämlich ganz direkt reagiert. Sophie, wir haben gerade schon von Hanna aus Damaskus gehört, wie groß die Erleichterung ist. Wie war denn die Reaktion in Israel auf den Sturz von Assad? Gemischt, würde ich sagen. Auf der einen Seite natürlich Freude darüber, dass ein schrecklicher Diktator weg ist. Es gab ja auch viele Beiträge im israelischen Fernsehen über seine Gräueltaten. Aber eben auch Vorsicht und Skepsis darüber, was danach kommt. Also die Befürchtung, dass da radikale islamistische Kräfte an die Macht dauerhaft kommen könnten und dass es keine stabile Regierung geben könnte, sondern ja ein unberechenbares Chaos. Weil bei Assad, so schlimm er vor allen Dingen für sein eigenes Volk war, da wusste man in Israel, mit wem man es zu tun hat. Der war kalkulierbar. Israel hat in den letzten Jahren oft Ziele in Syrien angegriffen, Waffenlieferungen vom Iran, die über Syrien an die Hezbollah geliefert wurden. Und ja, da hat Assad Israel relativ freie Hand gegeben. Der hatte andere Prioritäten, als sich mit Israel anzulegen. Der musste schauen, dass er irgendwie intern an der Macht bleibt. Und da stellen sich jetzt natürlich viele die Frage, so wie geht es weiter? Assad hat die Grenze zu Israel auch ruhig gehalten, oder? Mhm. Ich mache ganz kurz, das macht man eigentlich nicht in so Hörfunkstudios, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen. Ich mache kurz mein Handy aus dem Flugmodus in den normalen Modus und schau mir kurz diese Grenze einmal an. Also, warte mal, Syrien, wo liegt's? Hier. Grenzt an die Türkei, an den Irak, an den Libanon, an Jordanien und ganz unten im Süden grenzt Syrien eben direkt an Israel. Diese Region da, wo Syrien an Israel grenzt, was ist denn das für eine Region? Ja, und da wird es kompliziert. Hm. Das sind die Golanhöhen. Das ist ein Hochplateau. Das grenzt eben auch an Libanon und Jordanien an. Und das ist ein strategisch wichtiges Gebiet. Eben ein Hochplateau mit einem hohen Berg, dem Berg Hermon. Wenn man Kontrolle über diesen höchsten Punkt hat, dann kann man weit blicken ins Jordantal auf der einen Seite. Aber auch Damaskus zum Beispiel ist gar nicht weit weg von da, so 50 Kilometer rund. Und ist hier ein Skilift? Ich sehe gerade da so einen Skilift. Mhm. Ja, da gibt es auch ein Skigebiet, mitten im Militärgebiet. Aber da muss ich vielleicht noch eine Sache vorher erwähnen, um einmal einzuordnen, was die Golanhöhen jetzt eigentlich sind. 1967 hat Israel nämlich einen Großteil von diesen Golanhöhen von Syrien erobert, seitdem besetzt und dann annektiert, also als eigenes Staatsgebiet erklärt. Mhm. Völkerrechtlich ist das aber nach wie vor syrisches Gebiet. Und die meisten Länder erkennen das auch nicht als israelisches Territorium an. Trump hat da eine Ausnahme gemacht vor ein paar Jahren. Und Israel hat da Siedlungen gebaut, rund 30 völkerrechtswidrige Siedlungen. Und ungefähr 20.000 israelische Siedler leben da auch. Und der Skilift ist auch ein israelischer Skilift, oder? Das ist ein israelischer Skilift. Ich war da tatsächlich auch schon mal. Also da gibt es wirklich ein Skigebiet in dieser Region auf dem Hermon, mitten im Militärgebiet. Das ist ganz skurril. Da ist man dann auf der Piste und sieht Soldaten in weißen Schneeanzügen, die da mehr schlecht als recht die Piste runter rutschen und mit Waffen. Und dazwischen Kinder und Touristen, die Skifahren. Und oben auf dem Berg sind Radarkugeln. Und irgendwo im Schnee kann man die Waffenstillstandslinie vermuten zwischen Israel und Syrien, weil eine richtige Grenze ist das nicht. Da gab es nie einen Friedensvertrag. Und ja, als ich da war, hat sich da keiner wirklich Gedanken drüber gemacht. Also ich fand das natürlich irgendwie ziemlich skurril. Also im Sinne von Gedanken drüber gemacht, wo sie da jetzt gerade sind, sondern es war irgendwie selbstverständlich, dass sie da in der Form beim Skifahren sind, oder? Ja, für Israelis ist das vollkommen selbstverständlich. Aus israelischer Sicht ist das Israel. Auch wenn die Mehrheit der Länder international sagt, nein, das ist besetztes Gebiet, das gehört eigentlich zu Syrien. Und da verläuft aber nicht einfach eine Grenzlinie zwischen Syrien und Israel, sondern es ist ein bisschen komplizierter. Kannst du das nochmal erklären? Ja, da gibt es vor allen Dingen so eine Pufferzone. 1973 gab es nämlich nochmal einen Krieg. Damals sind syrische Truppen über diese Waffenstillstandslinie, die da vorher schon festgelegt wurde. Und dann gab es heftige Kämpfe. Israel hat die Truppen zurückgedrängt und letztlich gab es wieder einen Waffenstillstand. Und dann haben die Vereinten Nationen eine Pufferzone eingerichtet. Was bedeutet das? Ja. Das ist 80 Kilometer lang, zwischen so einem halben und 10 Kilometer breit, immer unterschiedlich. Und das ist demilitarisiertes Gebiet, sollte es zumindest sein. Also weder israelisches noch syrisches Militär sollten da rein. Stattdessen UN-Truppen, die das überwachen sollten. Und in dieser Zone leben auch Menschen, Syrer. Und da war es vor dem Sturz jetzt immer ziemlich friedlich. Du hast gerade schon geschildert, die Menschen gehen da Skifahren. Was ich gerne eigentlich noch sagen würde, ist, die Grenze war relativ ruhig. Ich erinnere mich zwar, wie ich von den Golanhöhen aus vor einigen Jahren Kämpfe in Syrien beobachten konnte. Da sind Rauchwolken aufgestiegen. Da waren IS-Kämpfer in der Gegend, relativ nah an diesem Zaun. Und Israel hat das sehr genau beobachtet, aber es gab eben keine direkten Kämpfe. Und deswegen kann man sagen, war das sozusagen eine relativ ruhige Grenze. Und du warst, das weiß ich aber auch, vor ein paar Tagen jetzt wieder dort. Was hat sich denn da verändert auf den Golanhöhen? Also wir waren in einem Ort namens Majdal Shams und von dort aus konnten wir Panzer sehen, israelische Soldaten, die in diese Pufferzone reingefahren sind. Wo sie eigentlich bisher nicht waren, weil es demilitarisiert war. Ja, und wo es natürlich auch Kritik daran gibt, weil das eine Verletzung dieses Abkommens ist, dass es eben eine demilitarisierte Zone sein soll. Und israelische Panzer und Soldaten sind da rein, laut Berichten auch darüber hinaus auf syrischem Territorium. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, dieser Ort Majdal Shams, der liegt da so am Fuße oder so an den Ausläufern des Berges Hermon. Das ist ein Drusenort. Das ist eine Religionsgemeinschaft, zu der auch Menschen in Libanon und in Syrien gehören. Und die meisten Drusen auf dem Golan, die sehen sich als Syrer, weil die eben sagen, das ist besetztes Gebiet, das ist ja eigentlich Syrien, wir sind Syrer. Und haben deswegen auch die israelische Staatsbürgerschaft nicht angenommen. Und viele haben Familie in Syrien, Wir haben auch einen Mann getroffen, der uns erzählt hat, dass er endlich wieder frei telefonieren kann mit seinen Verwandten in Syrien, ohne Angst haben zu müssen vor Repressalien. Wir waren dabei, wie er mit seinem Neffen telefoniert hat, der gerade aus dem Gefängnis gekommen war. Und wir haben eine junge Frau am Zaun getroffen, da wo die ganzen israelischen Panzer waren, also sozusagen direkt an der Pufferzone. Und die meinte zu uns, das macht ihr schon Sorge, das zu beobachten, dass das israelische Militär da machen kann, was es will, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt. Warum macht Israel das? Also Israel begründet das mit Sicherheitsinteressen, also dass man verhindern will, dass Islamisten an die Grenze kommen und Israel überfallen könnten, dass man die israelische Bevölkerung schützen will. Und dann hieß es immer wieder, ja, das ist nur für einen begrenzten Zeitraum, temporär. Allerdings stellt sich jetzt durchaus die Frage, nutzt Israel vielleicht das Chaos in Syrien aus, um weiteres strategisch wichtiges Gebiet da einzunehmen und dann möglicherweise längerfristig zu besetzen? Viele Beobachter vermuten das. Und dafür spricht, dass der israelische Premierminister Netanyahu jetzt gerade auf dem Berg Hermon war, auf den besetzten und annektierten Golanhöhen. Und er hat im Prinzip gesagt, dass man da erstmal ja, open-end bleibt, bis es eine, so hat er gesagt, andere Lösung dafür gibt, Israels Sicherheit festzustellen. Also ziemlich schwammig, ziemlich offen alles. Und da geht es um diese Pufferzone, also um dieses Gebiet, was eigentlich entmilitarisiert sein sollte. Und dann hat die israelische Regierung aber auch beschlossen, dass auf dem anderen Gebiet, also auf dem Großteil der Golanhöhen, der bereits seit fast 60 Jahren unter israelischer Kontrolle ist, die israelischen Siedlungen verdoppelt werden sollen. Und Israel hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch seit dem 8. Dezember, also seit dem Tag, als Assad gestürzt wurde, Ziele in Syrien bombardiert, oder? Ja. Warum denn und was denn? Also die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht davon fast 500 Angriffen. Das waren Angriffe auf Militäranlagen, Waffenlager, Militärflughäfen, Häfen, Luftabwehranlagen, Radaranlagen. Die heftigsten Angriffe seit Jahren. Im Prinzip eine Entmilitarisierung, kann man fast sagen. Weil die Befürchtung auf der israelischen Seite ist, dass diese Waffen in Hände von Islamisten fallen könnten und die dann damit Israel angreifen könnten. Und ich habe gelesen, Israel hat sogar Soldaten in Syrien im Einsatz. Stimmt das? Naja, im Prinzip ist das ja alles völkerrechtlich Syrien, ne? Also auch da, wenn wir über den Golan sprechen, der unter israelischer Kontrolle schon seit fast 60 Jahren ist, ist das ja eigentlich auch Syrien, ne? Zumindest völkerrechtlich. Aber ja, es gibt Berichte, wonach Israel auch über diese Pufferzone hinaus vorgerückt ist. Und mein Kollege Ramin Sina, der war jetzt gerade auf der syrischen Seite nahe dieser Pufferzone und hat mit Menschen gesprochen, die aus dieser Pufferzone geflohen sind. Und die haben ihm berichtet, dass israelische Bulldozer und Panzer ihre Häuser niedergerissen hätten, dass sie 3 Stunden lang festgehalten wurden in einer Schule und dann aus dem Gebiet rausgeworfen worden seien, dass sie nichts hätten mitnehmen dürfen. Also klar stellt sich da die Frage, was hat Israel da eigentlich genau vor? Und was haben sie vor? Oder was befürchten sie? Angst vor Islamisten? Das sagt Israel. Kritiker sagen, möglicherweise nutzt Israel diese Situation jetzt aus, um weiteres Gebiet einzunehmen und möglicherweise längerfristig zu besetzen. Über das, was die Kritiker sagen, will ich gleich noch mit dir sprechen, aber ich fasse einmal kurz zusammen. Israel hat noch am Tag des Sturzes von Assad in Syrien reagiert mit Bombardierungen von militärischen Einrichtungen in Syrien und israelische Truppen sind in die Pufferzone auf den Golanhöhen eingerückt. Offiziell heißt zum Schutz der Zivilbevölkerung. Stimmt das so? Habe ich richtig verstanden? Ja, Verteidigung und für die eigene Sicherheit. Für die eigene Sicherheit, also für die Sicherheit Israels. Ja. Es gab also diese Angriffe auf Syrien gleich am 8. Dezember, als Assad gestürzt wurde. Wie waren denn die weltweiten Reaktionen darauf, Sophie? Also wir sehen das natürlich jetzt auch wieder sozusagen, dass aus allen Richtungen gesagt wird, ja, es verstößt gegen das Völkerrecht, da auf der Pufferzone vorzurücken und auch die Siedlungen auf den schon annektierten Golanhöhen auszuweiten. Aber letztlich muss man natürlich auch dazu sagen, das ist israelische Politik seit Jahrzehnten, zu sagen, aus Sicherheitsgründen besetzt man Gebiet. Und im Fall von den Golanhöhen und Ost-Jerusalem wurde das dann auch annektiert, als eigenes Staatsgebiet erklärt. Im Prinzip bricht da Israel seit Jahrzehnten Völkerrecht. Und darauf wird auch immer wieder hingewiesen, zum Beispiel von den Vereinten Nationen oder auch Deutschland. Aber das hat wenig Konsequenzen. Das stößt auf relativ taube Ohren, weil dem ja nichts folgt. Da kommen ja keine Konsequenzen auch. Wir haben heute mit der freien Journalistin Hanna Resch gesprochen, die gerade in Damaskus ist und uns von der Stimmung da berichtet hat, ganz eindrucksvoll. Und jetzt haben wir noch mit Sophie von der Tann gesprochen, was der Sturz des Assad-Regimes mit Israel zu tun hat. Sophie, vielen Dank auch dir fürs Entwirren, Erklären. Wie geht's bei dir weiter heute? Ich muss ein bisschen unsere Weihnachtsberichterstattung vorbereiten. Das fühlt sich irgendwie noch so weit weg an und so ein bisschen unwirklich, jetzt über Weihnachten zu berichten. Und in Bethlehem wird es auch dieses Jahr leider nicht so sein wie sonst, mit großem Umzug und großem Weihnachtsbaum wegen des Kriegs in Gaza und der Solidarität der Menschen dort. Wie letztes Jahr war ja auch so. Den Palästinensern, ne? In Gaza, ja. Es wird wieder so. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall und alles Gute nach Tel Aviv. Danke, viele Grüße nach München. Bevor ihr gleich weg seid, habe ich noch eine Hörempfehlung für euch. Wir haben hier im Podcast ja auch immer mal wieder über Iran gesprochen und es gibt da einen neuen Podcast vom NDR. Da geht es um den Mord am iranischen Sänger Feridun Farrokhzad im Sommer vor 22 Jahren in Bonn. Der Mord ist nie offiziell aufgeklärt worden, aber viele vermuten den iranischen Geheimdienst dahinter. In Agenten der Angst, Feridun und der iranische Geheimdienst taucht ihr tief ein in die deutsch-iranische Geschichte und in die Welt der Geheimdienste. Agenten der Angst findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr nach der Folge oder überhaupt eine Frage habt, die wir hier bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die NewsWG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnahost@br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Anna Fabig, Jan-Christoph Kitzler, Hanna Resch, Sophie von der Tann, Franziska Timmer und ich, Ann-Kathrin Wetter.